Die Zeitung Rodong Sinmun vom 23. Dezember brachte einen Kommentar mit dem Titel Der Zusammenbruch und Untergang der proamerikanischen konservativen Regierung sind eine unvermeidliche Sache der Geschichte. Im Kommentar hieß es, die Kerzen, die die südkoreanische Bevölkerung aus Anlass der Skandalaffäre von Park Geun-hye und Choi Soon-sil, die die ganze Welt schockierte, angezündet hatten, verwandelten sich nach dutzenden Tagen in eine Fackel des gesamtnationalen Widerstandskampfes in ganz Südkorea. Letzten Endes wurde die Landesverräterin Park Geun-hye, die böseste Frau in der Welt und der Herd allen Übels der Nation, vor Gericht der Anklage gestellt. Und nun schnallen die Südkoreaner die Schlingen für den Tod der Landesverräterin noch enger. Die Park Geun-hye Regierung, die bereits vor ihrer Geburt den Keim von Unglück und Ruin in sich hatte, ist der größte Ausschuss der Epoche und Geschichte. Obwohl die konservativen Kräfte Südkoreas, einschließlich der Partei der Neuen Welt und die USA, über die Ungeschicktheit und Exzentrik von Park Geun-hye Bescheid wussten, mussten sie diese Frau zum Präsidenten wählen. Das ist auch für ihre niederträchtigen politischen Ambitionen darauf zurückzuführen, mithilfe des sonderbaren Aushängeschildes der Tochter von Park Jong-hee, in dem die konservativen Kräfte ihr Idol sind, und der ersten Präsidentin, die Bevölkerung zu betrügen und dadurch die langfristige Machtergreifung der proamerikanischen konservativen Kräfte zu verwirklichen. Doch das Park Geun-hye-Regime beging ohne Zögern die größten Verbrechen, in denen es die bisherigen südkoreanischen Herrscher weit übertrifft. So schaufelte es selber sein Grab aus und ließ die Zeit seines erbärmlichen Untergangs um ein Jahr näher rücken. Das größte Verbrechen vom Park Geun-hye-Regime ist es, dass es die südkoreanische Gesellschaft in die Zeit der Reformdiktatur perfekt zurückgebracht hat. Die Landesverräterin Park Geun-hye bewies ihre besondere Fähigkeit als politische Prostituierte. Sie beging ohne Zögern die größten Verbrechen gegen das Land und die Nation, trieb die Nord-Süd-Beziehungen in die nicht wieder gutzumachende Katastrophe und vergrößerte die Kriegsgefahr auf der Koreanschnappinsel ganz extrem. Die korrupten, unfähigen und reaktionären konservativen Regierungen Südkoreas konnten bisher mit aktiver Unterstützung von den amerikanischen und den japanischen Herren sowie den konservativen privilegierten Kräften ihr Dasein fristen. Doch bis heute, wo es nach der Entlarvung der Skandalaffäre fast 2 Monate vergangen sind, ist ein dicker Strick für die Rettung des Park Geun-hye-Regimes, das dem Tod nahe ist, nirgendswo zu finden. Die chaotische politische Situation Südkoreas ist jetzt in eine neue Phase eingetreten. In den vergangenen Dutzenden Jahren wurden in Südkorea viele Widerstandsbewegungen gegen die faschistischen Diktatoren entfaltet. Doch diesmal führten Millionen Personen, ungeachtet der Unterschiede in Regionen, Alten, Zugehörigkeiten zu Fortschritt und zu Konservatismus, Klassen und Schichten, mit den Kerzen in ihren Händen einen hartnäckigen Kampf, was die konservativen Herrscher in enge Sackgasse trieb. Es war beispiellos in der Geschichte. Es ist Gerechtigkeit und Sieg, was von der Bevölkerung unterstützt wird. Und diejenigen, die den Volkswillen zuwiderhandeln und diesen mit Füßen treten, werden sicher zugrunde gehen. Das ist die eindeutige Wahrheit und erste Lehre der Geschichte, die das bedeutsame Jahr 2006, in dem sich Licht und Dunkel deutlich voneinander unterschieden und allerlei Ereignisse zu erleben waren, erneut hervorhebt.